Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gewährte am 1. September einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und gab Stellungnahme dazu ab, dass sich die USA erneut für die Sanktionen gegen die TVRK aussprechen. Am 29. August, so sagte der Sprecher, kriminalisierte der stellvertretende Berater der Nationalen Sicherheitsversammlung des Weißen Hauses auf einer Pressekonferenz die gerechte Verstärkung der nuklearen Abschreckungsmittel durch die TVRK, darunter auch das Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot, und behauptete, dass die USA die Sanktionen durchsetzen würden und es die Notwendigkeit für mehr Druck bestehe. Die USA glauben wohl, dass die Sanktionen ein allmächtiges Rezept sein würden, aber das ist nur ein Ausdruck davon, dass sie sich immer noch nicht von der Unwissenheit befreit haben. Trotz der jahrzehntelangen beispiellos harten Sanktionen hat die TVRK die heutige Stellung der Atommacht eingenommen, was darauf zurückzuführen ist, dass sie von A bis Z am Prinzip der Entwicklung aus eigener Kraft festgehalten hat. Dass ein hochrangiger Beamter der Nationalen Sicherheitsversammlung des Weißen Hauses die Entnuklearisierung im Munde führt, beweist unmissverständlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika immer noch nicht aus dem Schlaf erwacht sind. Der Kurs der TVRK auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der nuklearen Streitkräfte ist kein zeitweiliger Notbehelf für die sich ändernde Lage, sondern eine strategische Linie, die die Republik permanent im Auge behalten und auf keinen Fall aufgeben wird, solange die nukleare Drohung und Willkür des Imperialismus da sind. Es ist für die USA an der Zeit, die strategische Stellung der TVRK an der vorderen Reihe der Atommacht richtig einzusehen und vorsichtig zu handeln und zu sprechen. Wenn die USA die alte Denkweise nicht loswerden und sich ununterbrochen mit den Sanktionen beschäftigen, wird die Folge daraus unberechenbar schlimmer.